Bird's Bird, ein Hörspiel von Martin Schüller. Regie Klaus Mierländer. Was soll das heißen, Charlie? Es ist weg. Marquis Duquet beugte sich vor. Seine Fäuste verkrampften sich auf der Marmortischplatte. Jojo McIntyre hockte auf einem Sessel und starrte zu Boden. Kenny Clark blickte gelegentlich zur Decke. Nur Charlie Parker schien die geladene Atmosphäre nicht wahrzunehmen. Entspannt lehnte er im Sofa. Er war stoned. »Reg dich ab, Victor. Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht habe ich es in der Metro stehen lassen. Es ist eben weg. Was soll die Aufregung?« »Es ist doch nur ein Saxophon.« »Hi. Christian Straten kann gerade nicht rangehen.« »Verdammt!« »Nachrichten nach dem Piep.« »Christian, wo steckst du? Wenn du nicht bald hier auftauchst, haben wir ein Riesenproblem.« »Sapphire und seine Managerin sind schon seit einer Stunde hier. Er hat langsam kein... Shit!« »Hey, what's going on here?« »Just a second, Monsieur Sapphire. Nun, Monsieur Richter, Ihr Compagnon wird also nicht erscheinen?« »Nein, Madame Dinestre, ich fürchte, Sie haben recht. Ich bin untröstlich. Ich habe auch keine Erklärung. Ich hoffe nur, Herrn Straten ist nicht zugestoßen.« »Alors, ich habe Monsieur Sapphire die Situation erklärt und er ist, wie sagt man auf Deutsch?« »Ungehalten?« »Ungehalten, oui. Das Angebot, das Monsieur Straten uns gemacht hat, ist ungewöhnlich genug und Monsieur Sapphire und auch ich sind sehr ungehalten über seine Geschäftsgebaren.« Der Termin für das Konzert am 19. Samstag nächster Woche. Exactement. Wir werden kommen. Monsieur Sapphire wird aber nur spielen, wenn das Saxophon da ist und wenn er es für echt hält. Besorgen Sie das Saxophon. Au revoir. Goodbye, Mr. Richter. Ein guter Ort, um eine Jack Sapphire-Platte aufzunehmen. Cool Moon, Köln-Nippes. In jedem verdammten Club der Welt könnte der eine Platte aufnehmen. Der will das Saxophon. Er will es wirklich. Wir haben noch geschlossen. Ach, du bist. Komm rein, Jochen. Hallo, Jan. Aber wenn es nicht völlig unmöglich wäre, würde ich behaupten, dass mir gerade Jack Sapphire entgegengekommen ist. Das war Jack Sapphire. Nimmst du mich auf den Arm? Jack Sapphire hier in deinem Club? Pass auf, was ich dir jetzt sage, muss erstmal unter uns bleiben, ja? In 10 Tagen kannst du es von mir aus weitererzählen. Dann ist die Sache gelaufen, so oder so. Wie soll ich das verstehen? Wenn dieses Ding nicht hinhaut, bin ich pleite. Ja, manchmal wünschte ich, ich wäre auch so ein früh pensionierter Kommissar wie du. Ja, ja, gib mir erstmal ein Bier. Hattest du schon mal mit der Stadtsparkasse zu tun? Von den Umsatzerwartungen her sehe ich das nicht herrichter. Tut mir leid. Und dann? Ja, ich muss mir das Geld woanders leihen. Woanders? Was heißt das? Bei Job Falkenstein. Dem Kredithai bist du noch zu retten? Hättest du mir 30 Mille geliehen? Naja, 30 ist eine Nummer zu groß für mich. Siehst du. Und sonst eben auch niemand, außer Falkenstein. Und jetzt geht's uns zurückzahlen, nehme ich an. Genau. Und was hat das jetzt mit Jack Sapphire zu tun? Er will im Cool Moon eine CD aufnehmen. Was? Willst du mich verarschen? Allerdings nicht für Geld, natürlich. Er will eine ganz besondere Gage. Und da liegt der Haken. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Christian Straten hat mir ein Angebot gemacht. Er will mein Teilhaber werden. Geld hat er keins, das weißt du ja. Aber er hat ein Saxophon, von dem er behauptet, es hätte einmal Charlie Parker gehört. Nein, das wird ja immer irrer. Ich weiß nicht, wie Christian da drangekommen ist. Er macht ein Riesengeheimnis draus. Tatsache ist, wir haben es Sapphire angeboten und der will das Ding unbedingt haben. Er wird dafür hier eine Live-CD aufnehmen. Ist alles schon geklärt. Nur, jetzt ist Christian verschwunden. Seit 2 Tagen telefoniere ich hinter ihm her. Ist wie vom Erdboden verschluckt. Langsam mache ich mir Sorgen um ihn. Frag doch mal Dietmar Greiner. Er ist Christians bester Freund. Der wird wissen, wo er steckt. Kenny Clark sah Jojo McIntyre an. Lüg mich nicht an, Jojo. Du weißt, wo es ist. Sag es mir. Kenny, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung. Kenny schüttelte den Kopf. Er wusste, dass er angelogen wurde. Jojo, Bert braucht die Hilfe des Marquis. Wenn der Charlie fallen lässt, wird es hier sehr schwer für uns alle werden. Setz das nicht aufs Spiel, Mann. Gib es zurück, Jojo. Kenny Clark sah ihn ruhig an. Überleg es dir, sagte er. Überleg es dir gut. Triff die richtige Entscheidung oder du bist raus. Nun mach schon. Mein Gott, wie kann man hier wohnen? Dann auch noch im Souterrain. Mensch, was ist los, Dietmar? Bist du neuerdings zugedröhnt oder was? Entschuldige. Hör zu, Dietmar. Ich muss mit dir über Christian reden. Hast du irgendeine Ahnung, wo er steckt? Nein. Es geht um das Saxophon. Weißt du was davon? Welches Saxophon? Christian spielt Trompete. Du weißt nichts davon? Er hat dir nichts erzählt? Nein. Er erzählt mir nicht mehr viel. Er ist so verändert in letzter Zeit. Ich habe für ihn gebetet. Gebetet? Na gut, warum nicht? Ich weiß nichts von einem Saxophon und ich weiß auch nicht, wo Christian steckt. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Und jetzt sei so lieb und lass mich allein. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Hier, ein Kaffee und ein Krapper, bitte sehr. Ja, danke. Schau an, Jan Richter, Havidere. Friedhelm auf dem See, wie schön, dich zu sehen. Setz dich doch. No, der Herr scheint ja großartige Laune zu sein. Geh mir bitte nicht auf die Nerven. Hallo? Hallo? Bitte? Mir auch einen Krapper, bitte. Habe ich dir schon von meinem neuen Projekt erzählt mit diesem russischen Pianisten? Nein, hast du nicht. Interessiert mich im Moment auch nicht. Interessieren würde mich höchstens, ob du mir was über Christian Straten erzählen kannst. Weißt du, wo er steckt? Du warst da mit ihm neulich auf Tournee, nicht? Ja, war ich. Leider. Ich sag dir mal was. Christian Straten ist ein Arsch. Er macht immer auf netter Kerl und großer Star, aber hinten herum lenkt er sie alle. When you open it to speak, are you smart? Ein Bart. Die erste gute Idee seit 3 Tagen. Na, endlich. Christian! Falkenstein. Jupp? Hallo. Komm mal kurz runter, mein Junge. Ich parke in der Einfahrt. Du entschuldige, Jupp, ich sitze gerade in der Badewanne. Können wir das nicht vielleicht verschieben? Nein, zieh dir was über und komm runter. Mach bitte die Tür zu. Du kannst dir denken, warum ich dich sprechen möchte. Ja. Gut. Wie du weißt, ist nächste Woche die erste Rate fällig. Und wie du dir vielleicht denken kannst, beobachte ich deine Situation recht genau. Und was ich da sehe, das gefällt mir nicht. Du, ich hab da was im Rohr, Job. Nächste Woche Samstag hab ich das Geld. Das ist ziemlich spät, das weißt du. Was hast du denn so Großartiges im Rohr, wenn ich fragen darf? Christian Straten will mein Partner werden. Er besitzt ein Saxophon, das mal Charlie Parker gehört hat. Er hat einen Interessenten dafür. Sobald der bezahlt hat, kriegst du das Geld. Nächste Woche Samstag. Christian und sein Saxophon. Hat der einen Dummen gefunden? Wie, du weißt davon? Natürlich weiß ich davon. Das hat er mir auch zum Kauf angeboten. Dir auch? Wieso dir? Weil ich es mir leisten kann, wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht dran. Das Ding hat niemals Bert gehört. Wenn Christian jemand findet, der ihm die Geschichte abnimmt, na gut, warten wir ab. Nächste Woche. Garantiert, Job. Hör zu, Jan. Ich tu das nicht gern. Ich mach dich, du bist ein guter Wirt, aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich kann es mir nicht leisten, Ausnahmen zu machen. Tu mir einen Gefallen und lass es nicht so weit kommen. Du kennst die Bedingungen, mein Junge. Und jetzt hau ab. Du kennst die Bedingungen, mein Junge. Zahlst du, oder ich brech dir den Arm. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss Christian finden. Lass mich rein, Dietmar. Was willst du denn schon wieder? Mit dir reden. Ich habe dir alles gesagt. Genau das bezweifle ich. Hau ab. Ich weiß nichts von einem Saxophon. Hör auf, mich zu verarschen, Mann. Mir erzählt er davon, aber dir nicht, seinem besten Freund. Es gehört dir nicht. Ja, natürlich gehört es mir nicht. Es gehört Christian. Aber er... Nein, es gehört auch nicht Christian. Wem gehört es dann? Wem gehört es, Dietmar? Es gehört Ludo Eppstein. Ludo Eppstein? Der ist doch letztes Jahr am Rhein ertrunken in seinem Auto. Der ist doch tot. Ja, Ludo ist tot. Er war Christians Freund. Und meiner auch. Ja, also gut, es gehört der Ludo Eppstein. Und wie ist Christian an der Sachs gekommen? Dietmar. Er hat es gestohlen. Christian hat seinen Freund bestohlen? Ludo war schon tot. Nach der Beerdigung hat Christian es einfach aus der Wohnung mitgenommen. Es gehört ihm nicht. Es gehört... Ludo Eppstein, ja. Niemandem. Was soll das jetzt wieder heißen? Du hast doch eben gesagt, es gehört der Eppstein. Es gehört Charlie Parker. Es ist dir vielleicht entgangen, aber Charlie Parker ist auch tot. Ein Saxophon, auf dem Bird gespielt hat, gehört niemandem. Es gehört allen. Vor allem gehört es sich selbst. Und jetzt geh. Wo ist es, Dietmar? Hau ab! Dietmar! Raus! Verschwinde! Ich kann dir nicht helfen! Dann kannst du auch schon mal für mich beten. Verdammter Sektenfreak! Hi, Chris. Hey, Jan. Lange nicht gesehen. Hey, was treibt dich hierher? Der Durst, Mann. Machst du mir ein Guinness? Sure thing, coming right up. Sag mal, hast du in den letzten Tagen irgendwas von Christian Straten gehört? Von Christian? Nein, der war diese Woche noch nicht hier. Soweit ich weiß, der war gerade auf Tournee. Um nächste Woche spielt er hier. One pint of Guinness. Here you go. Danke dir. Erinnerst du dich an Ludo Eppstein? Ludo? Klar. Eine traurige Geschichte. Der war oft hier, früher. Kanntest du ihn näher? Näher? Ach, kann man nicht sagen. Frag mal Rudy. Der kannte Ludo gut. Wenn du ihm ein Bier ausgibst, ist er auch sehr umgänglich. Hey, Rudy, kennst du Jan Richter von Cool Moon? Richter? Ja, natürlich. Trinkst du was auf meine Rechnung? Gerne, danke dir. Zum Wohl. Chris sagt, du kanntest Ludo Eppstein. Ludo? Oh ja, war ein guter Freund von mir. Großartiger Pianist, wirklich großartig. Der hat Sachen gespielt, einfach unvorstellbar. Wirklich großartig. War ein feiner Kerl. Ist ganz schrecklich zu Tode gekommen. Ist im Rhein ertrunken in seinem Auto. Ich habe gehört, Ludo hatte ein Saxophon, das er mal Charlie Parker gehört hat. Weißt du was darüber? Woher weißt du denn davon? Ludo hat keinem außer mir davon erzählt. Hat er jedenfalls gesagt. Ein paar Leute gibt's schon noch, die davon wissen. Christian Straten zum Beispiel. Und Dietmar Greiner. Die also auch. Naja, was soll's. Es ist sowieso weg. Nach seinem Tod habe ich in seiner Wohnung danach gesucht. Überall. Ich Ich habe alles auf den Kopf gestellt, aber es war nicht da. Christian Straten hat es mitgenommen. Könnte ich bitte entfernt kriegen? Christian Straten? Hm? Aha. Wie ist Ludo eigentlich an das Sachs gekommen? Er hat es aus Lissabon mitgebracht im Frühjahr. Lissabon? Ja, er hat das von einem Mann, der in Paris mit Bird zusammen gespielt hat. Giorgio McIntyre, Trompeter. Jetzt lebt er in Lissabon, ist wohl ziemlich runtergekommen. Ich habe es nie zu Gesicht bekommen. Ludo wollte es mir nie zeigen. Verrückt eigentlich. Da hat er einen Sax von Bird zu Hause und keiner durfte es angucken. Und plötzlich war er tot. Na, schönen Abend noch. Dir auch. Christian Straten. Drecksack. Wenn du mir gesagt hättest, was du vorhast, wäre ich nicht mitgekommen. Mann, überleg dir das nochmal. Wieso? Wer ist denn da? Reklame, kann ich mal an die Briefkästen? Weißt du, was das heißt? Was du von mir verlangst? Einbruchdiebstahl. Wenn ich dabei erwischt werde, kostet mich das meine Pension. Ach Jochen, jetzt mach mal nicht die Pferdescheu. Wer redet denn von Diebstahl? Wir gucken nur mal in Christians Wohnung, ob da was ist, was er mir sowieso geben wollte. Bitte sehr. Ein Saxophon dürfte ja nicht so schwer zu finden sein. Wenn eins da ist. Hier ist eine Trompete. Die bringt mich nicht weiter. Kein Saxophon. Aber immerhin, wir wissen, wo Christian steckt. Was ist denn das? Eine Buchungsbestätigung für gestern nach Lissabon. Was? Zeig mal. Köln-Lissabon. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Ich sitze da wie ein Idiot und warte auf ihn und der fliegt nach Lissabon. Ist doch kein Zufall. Wohl kaum. Warte mal. Ankunft des Rückfluges heute? Das ist eine Dreiviertelstunde. Wir müssen zum Flughafen. Jetzt? Jetzt. Wir fangen ihn ab. Tut mir leid, ein Christian Straten war nicht an Bord unserer Maschine. Shit. Er ist nicht zurückgekommen. Was jetzt? Ich muss hin. Nach Lissabon? Genau. Entschuldigung, wann geht denn der nächste Flug nach Lissabon? Um 14 Uhr. Gibt's denn noch ein Ticket? Ja, da ist auch noch was frei. Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Ja, selbstverständlich. Gut. Jan, jetzt denk doch erstmal in Ruhe nach. Das kann ich während des Fluges. Was willst du denn unternehmen in Lissabon? Ich muss rauskriegen, was Christian vorhat. So groß kann die Jazz-Szene da nicht sein, da ist er bestimmt aufgefallen. Ich werde mal meine alten Kollegen bei der Polizei kontakten. Vielleicht ist Christian denen ja irgendwie aufgefallen. Es war unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Ja gut, mach das. Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Und das wäre? Jemand muss mich im Cool Moon vertreten. Ja, und an wen dachtest du da? Nein, Jan. Oh komm, es sind doch nur ein, zwei Abende. Und du kennst den Laden. Lass mich jetzt nicht hängen, Jochen. Alle Sitzplätze in der Metro waren besetzt. Jack Sapphire stand im hinteren Teil des Wagens und ertrug gelassen das Gedränge. Gelangweilt steckte er die Hand in die Tasche seines schwarzen Jacketts. Plötzlich erstarrte er. Fuck, entfuhr es ihm. Hastig durchwühlte er seine anderen Taschen. Der Schlüssel war weg. Er bemühte sich, ruhig zu bleiben, aber sein Atem ging hektisch. Ungeduldig zählte er die Station bis zum Gare de l'Est mit. Wieder rannte er, die Treppen hinauf und durch die Gänge des Bahnhofs, den Weg suchend, bis er endlich keuchend und schweißgebadet vor dem Schließfach mit der Nummer 1313 ankam. Die Tür des Faches stand offen, es war leer. Dickes? Jochen, ich bin's. Ich wollte nur die Nummer von meinem Hotel... Jan, gut, dass du anrufst. Es gibt schlechte Nachrichten. Wieso überrascht mich das nicht? Was ist passiert? Christian ist tot. Hallo? Bist du noch da? Ja. Erzähl. Ich habe meine alten Kollegen angerufen und sie nach Christian gefragt. Die haben mir von einem Leichenfund bei Düsseldorf erzählt. Sie haben ihn da aus dem Rhein gezogen. Ich bin sofort hin. Ich habe ihn identifiziert. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Ich befürchte, die Obduktion wird auch nicht viel ergeben. Die Leiche muss in eine Schiffsschraube gekommen sein. Sie haben ihn noch nicht mal komplett, aber es ist zweifelsfrei Christian. Mein Gott. War kein schöner Anblick. Kann alles Mögliche gewesen sein. Unfall, Selbstmord. Mord? Red keinen Unsinn, Mann. Was heißt hier Unsinn? Wenn es ein Verkehrsunfall gewesen wäre oder von mir aus ein Herzinfarkt, aber doch nicht im Rhein. Man fällt nicht einfach so in den Rhein. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Christian brauche ich ja jetzt nicht mehr zu suchen. Aber wenn ich schon mal hier bin, könnte ich versuchen, McIntyre zu finden. Aber vorher gehe ich erstmal einen trinken. Übertreib's nicht und lass die Finger vom Absinth. Gar nicht übel. Senor? Absinth? Absinto. Absinto? Sí, senor. Absinto, merke ich mir. Fast favor. Obrigado. Sieht ja gefährlich aus, das Zeug. Na dann. Auf dich, Christian. Signora? Estás triste? Tut mir leid, ich spreche kein Portugiesisch. Du bist traurig. War das dein erster Absinto? Merkt man das? Ja, beides. Nicht schlecht, die Band. Bist du öfter hier? Fast jeden Abend. And now, ladies and gentlemen, would you please welcome our great singer, ich muss auf die the Bühne. Lady of Lisbon, du singst? Quiteria Crespo. Ein wenig. Guten Morgen. Oh. Oh. Was hast du mit meinem Kopf gemacht? Vielleicht verdreht. Kaffee? Einen Kuss. Und ein Aspirin. Bitte sehr. Danke sehr. Du hast eine Menge erzählt gestern Abend. Ach ja? Was denn? Von deinem Club, von einem Saxophon, von deinem toten Freund. Und dass du Jojo McIntyre suchst. Stimmt. Ich erinnere mich, das habe ich erzählt, ja. Und du hast gesagt, du wüsstest, wo er steckt. Und dass ich dich zu ihm bringen würde. Gleich nach dem Aufstehen. Oh Gott. Muss das sein? Ja. Zieh dich an. Ich rufe uns ein Taxi. Das ist aber keine tolle Gegend. Nein, Jojo ist sehr heruntergekommen. Er hatte keine Zähne mehr. Er kann schon lange nicht mehr spielen. Woher kennst du ihn? Er ist in den 60ern hier aufgetaucht. Mein älterer Bruder hat mit ihm gespielt. Aber das ist lange her. Hier ist es. Wo? Die Hütte da. Jemand zu Hause? Was wollen Sie? Sind Sie Jojo McIntyre? Wer will das wissen? Ein Fan. Willst du mich verarschen, Schmuck? Können wir mit Ihnen reden, Miss McIntyre? Was wollt ihr? Es geht um ein Saxophon. Sie haben es einem Freund von mir verkauft. Das Saxophon? Er kann das nicht zurückgeben. Er will es gar nicht zurückgeben. Es ist verschwunden. Verschwunden? Wo ist das? Ist das hier? Nein, das ist in Deutschland. Deutschland, ne? Das ist weit weg. Was wollt ihr dann von mir? Ich suche es. Vielleicht können Sie mir etwas erzählen, das mir hilft, es zu finden. Du suchst es. Das solltest du nicht tun. Mr. McIntyre. Ich soll euch etwas erzählen. Über das Saxophon. Hm? Gut. Kommt hier rein. Ich werde euch erzählen. Sitzt durch dorthin. Ich bin auf Besuch nicht vorbereitet. Wer besucht einen schon in der Hölle? Das Saxophon ist in Deutschland. Und was macht es da? Es hat zwei Menschen umgebracht. Was redest du da? Zwei Menschen? Es wird immer böse. Ihr müsstet aufpassen. Seit Charlie es nicht mehr wollte, ist das böse geworden. Es hat wirklich Charlie Parker gehört? Ja, natürlich. Es ist für ihn gemacht worden. Nur für ihn. Nur er hat darauf gespielt. Und nur ihm gehört es. Aber er wollte es nicht. Er hat es verjagt. Er hatte das nicht tun dürfen. Alles wäre gut geworden, wenn Charlie es behalten hätte. Bird hat es gespürt. Es hat seinen eigenen Willen. Ihr hättet es hören sollen. Niemals wieder habe ich einen solchen Ton gehört. Auch von Bird nicht. Von niemandem. Aber Charlie wollte es nicht. Dann ist es fortgegangen. Dabei war Bird der Einzige, der groß genug war. Wo kam es her? Es war ein Geschenk. Ein Geschenk vom großen Mann. So nannten wir ihn. Den großen Mann. Der Marquis Duque. Oh, boy, was hatten wir für Schiss von dem. Er wusste über alles Bescheid in Paris. Er hatte überall seine Finger drin. Er hatte gemerkt, dass Bird etwas Großes besaß. Charlie war der Einzige, der überhaupt keinen Respekt für ihn hatte. Er nannte ihn Victor. Das hatten wir uns nie getraut. Der Marquis hat Charlie das Sax geschenkt. Das war wunderschön. Extra für ihn angefertigt. Mit einem Vogel auf dem Trichter eingraviert. Bird's Bird nannte er es. Was ist mit dem Saxophon passiert, als Bird es nicht mehr wollte? Es ist fortgegangen. Erst zu Jack und dann zu mir. Ja, ich hatte ein Saxophon von Bird. Und ich habe gedacht, das würde Jack? Mich groß machen. Welchen Jack meinen Sie? Jack Sapphire natürlich. Der Teufel soll ihn holen. Es hat Jack Sapphire gehört? Hörst du mir nicht zu, Mann? Es gehörte nur Charlie, sonst niemandem. Es geht, wohin es will. Es ist von Charlie zu Jack und von Jack zu mir gegangen. Hörst du? Ich habe es nicht gestohlen. Ich habe niemals gestohlen. Auch wenn Jack das behauptet. Es ist zu mir gekommen. Der Schlüssel lag einfach da auf dem Boden. Ich habe ihn nur aufgehoben. Als Jack hierher kam, um es zu holen, da wollte es nicht fort. Es wollte bei mir bleiben. Er hat mich die Treppe runtergeworfen. Der Hurensohn. Die lange Treppe oben am Schloss. Er hat mich heruntergestoßen. Meine Zähne. Ich habe nie wieder spielen können. Nie wieder. Dieser Verbrecher. Dieser gottverdammte Verbrecher. Sie haben mich rausgeworfen. Ich war raus und Jack war drin. Da ist es zu mir gekommen. Es hat mich getröstet zuerst. Aber es wurde böse. Und dann, auf einmal, wollte es zu diesem Deutschen. Wollte einen Fuck weg. Ich habe es ihm gegeben. Für Geld. Einen Fernseher habe ich davon gekauft. Einen Fernseher. Einen Fernseher. Komm, lass uns gehen. Einen Fernseher. Können wir ihn denn so allein lassen? Was willst du tun? Ich weiß auch nicht. Wie hast du das gemeint? Es hat zwei Menschen umgebracht. Dieses Saxophon ist nicht einfach ein Instrument. Es ist mir. Er hat es Ludo gegeben für fast nichts. Einfach so. Nachdem er vorher seine Zähne davor geopfert hat. Ein Trompeter ohne Zähne. Es ist sehr schade, dass du schon wieder fort musst. Ich kann dich leider nicht zum Flughafen bringen. Ich muss unterrichten. Was unterrichtest du? Gesang? Ja. Nur von Konzerten kann ich nicht leben. Ich habe dir so viel von mir erzählt. Ich weiß gar nichts über dich. Der Bus kommt. Sehe ich dich wieder? Wer weiß. Du hast mir sehr geholfen. Pass gut auf dich auf. Bitte. Die anderen waren schon im Treppenhaus, froh der gespannten Atmosphäre des Salons entkommen zu sein. Charlie Parker war noch da. Marquis Duquet trat nahe an ihn heran. Er packte Parkers Handgelenk. Nur ein Saxophon. Du weißt es besser, Charlie, zischte er. Parker sah ihm in die Augen. Mit der freien Hand kniff er den Marquis sanft in die Wange. Wir wissen es besser, Victor. So, da sind wir. Cool Moon Jazz Club. Das macht 14 Mark. Wieso ist denn alles dunkel? Scheint schon zuzuhaben, der Laden. Ist ja noch nicht mal eins. Ja, soll ich Sie woanders hinfahren? Nee. Hier. Stimmt so. Danke. Schönen Abend noch. Jochen? Keiner da? Das nennt der Vertretung. Jazzclub Cool Moon, Jan Richter. Bonsoir, Monsieur Richter. Dunestre hier. Wie erfreulich, Sie endlich zu erreichen. Haben Sie das Instrument gefunden oder wenigstens Monsieur Stratton? Herr Stratton ist aufgetaucht. Haben Sie das Saxophon von ihm bekommen? Nein, aber ich arbeite dran. Monsieur Seafire ist ein sehr entschlossener Mann, wenn es um seine Interessen geht. Ich muss Sie also bitten, die Angelegenheit mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zu behandeln. Schmeißt du mich sonst auch die Treppe runter? Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Quelle impertinence. Lissabon ist eine interessante Stadt, Madame Dunestre. Ich hatte einige sehr informative Begegnungen dort. Lissabon. Hallo. Ich sehe, Sie betreiben Ihre Nachforschungen mit einigem Engagement. Das gibt mir die Hoffnung, dass unser Geschäft zu einem guten Ende gebracht werden kann. Au revoir, Monsieur Richter. Au revoir, Madame. Sapphire will es also immer noch. Ich wünschte, ich könnte es ihm geben. Hier ist der Anrufbeantworter von Jochen Diekes. Ich bin leider nicht da. Nachrichten nach dem Pfeifton. Jochen, verdammt, wo steckst du? Ich denke, du wolltest mich vertreten. Wieso ist hier zu? Ruf mich an! Shit! Na, mein Junge. Ganz alleine? Danke, Job. Was für eine Überraschung. Ein Scotch? Ja. Dumme Sache, das mit Christian Straten. Ja. Hast du bitte mal Feuer? Klar, klar, sofort, Job. Nervös, mein Junge? Ein bisschen. Dass Christian tot ist, wirft dich ganz schön zurück, ne? Ja. Die Polizei geht jetzt von einem Verbrechen aus. Soll erstochen worden sein. Woher weißt du das? Das ist mein Geschäft. Verbindungen und Informationen. Stichwunde ins Herz. Aber Mord oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Die Frage für dich kann doch nur lauten, wo ist das Saxophon? Ich werde es finden, Job. Das hoffe ich doch sehr. Hast du eigentlich Kontakt zu dem Kaufinteressenten? Ja, ja, habe ich. Und wenn es nicht echt ist? Es ist echt. Er kennt es. Der kennt das? Woher? Es hat ihn mal gehört. Oder besser gesagt, er hat es mal besessen. Er selbst hat es von Charlie Parker bekommen. Und wer soll das sein? Jack Sapphire. Na komm, verarschen kann ich mich selbst, mein Junge. Jack Sapphire. Jack Sapphire. Du dealst mit Jack Sapphire. Womöglich wird er hier im Cool Moon auftreten. Samstag, den 19. Jack Sapphire spielt hier. Und ich weiß nichts davon. Niemand weiß davon. Willst du mich auf den Arm nehmen? Er spielt nur, wenn er das Saxophon kriegt. Ich kann es nicht publik machen, bevor ich es nicht habe. Das war ja eine gute Idee, aber ohne Straten bist du aufgeschmissen. Das Horn kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. Ich werde es finden. Nehmen wir mal an, du findest das. Und es ist tatsächlich echt. Könnte ja noch andere Interessenten geben. Du meinst dich? Nur mal angenommen. Job, was kannst du mir bieten? Wenn ich das Horn finde, spielt Sapphire hier und ich bin aus dem Schneider. Du kriegst deine Knete und ich habe den coolsten Laden von Köln. Wenn ich es nicht finde, kann ich nicht bezahlen und du übernimmst den Laden sowieso. Wenn du es gefunden hast, können wir noch mal drüber reden, ne? Es ist nicht das Geld, Job. Jack Sapphire, du machst dir wahrscheinlich keine Vorstellung davon, was es für mich bedeutet. Jack Sapphire in meinem Club. In meinem. Es geht um mehr als um Geld, um viel mehr. Ich könnte weitermachen. Im Cool Moon könnte große Musik stattfinden. Du bist doch Jazz-Fan, Job. Eigentlich solltest du mich verstehen. Na gut. Ja. Viel Glück, mein Junge. Reservier mir zwei Karten. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be. Hab ich Ehre, Herr Richter. Dachte ich mir doch, dass ich dich hier treffe. Friedhelm, bitte. Ich habe schlecht geschlafen. Ich bin gestern erst spät aus Lissabon zurückgekommen. Lass mich bitte in Ruhe frühstücken. Ja, sei so lieb. Schon Zeitung gelesen? Christian ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Wie kommst du jetzt wohl an das Saxophon? Was weißt du denn darüber? Nehmen wir mal an, ich wüsste, wo es ist. Du hast es? Eins wollen wir mal vorweg klären. Ich habe Christian nicht umgebracht. Wenn du das Sax hast, dann wirst du dir schon ein paar Fragen gefallen lassen müssen. Wenn du das Sax haben willst, wirst du dir genau diese Fragen verkneifen müssen, mein Freund. Hier ist mein Angebot. Du kriegst das Sax und ich werde dein Teilhaber. Zu den gleichen Bedingungen wie Christian. Teilhaber? Außerdem... An meinem Club? Außerdem will ich bei dem Konzert mitspielen. Du hast doch gar keine andere Wahl, mein Lieber. Du kennst jetzt mein Angebot, überlegst dir, aber nicht zu lange. Es könnte auch noch andere Interessenten geben. So, wen denn? Ja, was meinst du wohl, wer mir von dem Sapphire-Konzert erzählt hat? Unser Kommissar AD. Jochen? Ja, er war gestern bei mir. Schien mir wirklich scharf auf das Horn zu sein. Aber sein Angebot war nicht attraktiv. Jochen Diekes. Überrascht? Den greife ich mir. Jochen, mach auf. Ich weiß, dass du da bist. Mach auf, oder ich komm durch die Tür. Hallo, Großmeister. Was ist denn mit dir los? Was soll sein? Was ist denn das für eine Musik? Aber aufgehört mit Jazz. Schnauze voll von Jazz. Highway to Highway to... Du bist mir eine Erklärung schuldig. Ja, mein Freund, ich hab's verkackt. Ja, den Eindruck habe ich auch. Brenner hätte ich's gehabt. Auf dem See, das ist der Arsch. Du wolltest es also für dich haben? Na klar. Ja. Ich wollte es nicht für mich. Ich brauche es für den Club. Als Christian tot war, wusste ich sofort, dass ihn jemand wegen dem Horn umgebracht hat. Also ist der, der das Horn hat, der Mörder. Logisch. Und woher wusstest du, dass auf dem See es hat? Ich hab Dietmar Greiner gefragt. Der wusste es. Dietmar? Genau. Seit sie Christian aus dem Rhein gezogen haben, war er verschwunden. Ich hab ihn aufgestöbert in den Tempel von seiner Sekte in Ehrenfeld. Einmal Bulle, immer Bulle, was? Du sagst es. Ich hab gedacht, ich nehme ihn in die Mangel. Dann spuckt er schon aus, was er weiß. Ich also dahin und rein in den Tempel. Er kniet da, ist am Beten. Keine Sau da sonst. Ich zu ihm hin und sag, wo ist das Horn? Sagt er, auf dem See hat das. Einfach so, einfach so. Ja, und dann warst du bei auf dem See. Ja. Ja. Ja und? Dann hab ich's verkackt. Weißt du was? Der hatte gar keine Ahnung, was er da in der Hand hielt. Was? Wenn ich ihm 200 Mark dafür geboten hätte, hätte ich es einfach so mitnehmen können. Das gibt's da nicht. Aber ich habe natürlich sofort die harte Schiene gefahren. Ich war mir ja sicher, er ist der Mörder. Ich sag, du hast Christian umgebracht. Wegen dem Horn. Du bist der Mörder. Gib mir das Ding. Oder ich gehe zur Polizei. Aber das Arschloch war einfach nicht zu beeindrucken. Mach doch, sag er. Mach doch. Erzähl ihnen, was du weißt. Die lachen dich aus. Ja. Und der hat natürlich recht. Du wolltest nur das Sachs, ne? Der Mord war dir völlig egal. Das geht mir doch am Arsch vorbei. Streiten, der Blödmann. Was habe ich mit dem zu schaffen? Ist mir immer auf den Sack gegangen. Sollen sich die Kollegen drum kümmern. Du bist ein gottverdammter Spinner. Jan. Du bist ein gottverdammtes Schwein. Hör mir zu. Jan. Leck mich am Arsch. Ich habe es nicht getan, Nika. Ich habe es ihm nicht verkauft. Ruhig, Charlie, sei still. Dr. Freimann wird gleich da sein. Baronin de Königswarter beugte sich über den auf dem Boden liegenden Mann und kühlte ihm vorsichtig mit einem feuchten Tuch die Stirn. Besorgt tastete sie nach seinem fliegenden Puls. Was hast du nicht verkauft, Charlie? Sie streichelte sanft über seinen Kopf. Meine Seele, Nika, flüsterte er. Meine Seele. Ich hab sie ihm nicht verkauft. Jetzt kriegt er sie umsonst. Charlie Parker schloss die Augen. Mein Körper, lass mich für ewig für dich sein. Gib mir dir Kraft in Ewigkeit. Hallo Dietmar. Hallo, Jan. Du scheinst nicht sehr überrascht zu sein, mich zu sehen. Ich habe dich erwartet. Jochen war ja schon hier. Du hast mir nicht die Wahrheit erzählt, Dietmar. Die Wahrheit? Ich will die Geschichte des Saxophons hören. Von Anfang bis Ende. Von Ludo bis auf dem See. Es gehörte dir, stimmt's? Es gehört sich selbst. Oh Herr, vergib mir, denn ich habe gesündigt, gebändet, als sei der Name. Christian hat den Wagen ins Wasser rollen lassen, nicht ich. Welchen Wagen? Ludos Wagen? Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gebändet, als sei deine Frau. Christian hat Ludo ermordet? Das ist nicht dein Ernst. Ich war dabei. Es war mein Plan. Verrückt, nicht? Verrückt? Verrückt, ja. Geisteskrank. Wir haben es aus Ludos Wohnung geholt. Es hat unserer Musik Kraft gegeben. Aber da war etwas. Es hat etwas aus dir herausgesaugt. Für alles, was herausströmte, saugte es auch etwas in sich hinein. Christian wollte es nicht mehr. Er wollte es loswerden. Du wolltest es zu Geld machen. Geld. Er spürte das Wunder nicht mehr, aber ich... Das Wunder, was ist das für ein Wunder, für das ihr Ludo getötet habt? Ein böses. Es ist böse. Jetzt weiß ich das. Ich habe bereut. Aber nicht gebüßt. Noch nicht. Noch nicht. Der Herr wird mich richten. Was wollte Christian in Lissabon? Er sollte es McIntyre wiederbringen. Er hätte ein Recht darauf gehabt. Aber Christian wollte es Jack Sapphire geben. Er wollte dein Teilhaber werden, mit Sapphire spielen, unsere eigene Bühne im Cool Moon haben. Er wollte es unbedingt so machen. Wir waren bei mir und er will es mitnehmen. Ich sage nein, aber er greift sich einfach den Koffer. Ich sag, Christian, tu's nicht, aber er hört nicht auf mich und ich halte ihn fest. Er will mich wegstoßen. Ich sag, ich lasse es nicht fort, nicht für Geld. Und dann ist das Messer da in meiner Hand. Ich weiß nicht, wo es herkommt, direkt in meiner Hand. Und ich sage, nein, es bleibt hier. Und dann liegt Christian da, liegt da, tot. Und wieso hat auf dem See es jetzt? Ich stand da, den Koffer in der Hand. Auf einmal wollte ich es nicht mehr. Es war, als wollte es fort von mir, ganz plötzlich. Dann war Friedhelm an der Tür. Wir waren wohl verabredet wegen irgendwas, einem Gig, ich weiß nicht. Ich habe aufgemacht und es ihm gegeben. Es wollte weg. Ich habe es ihm gegeben und dann habe ich ihn weggeschickt. Das war alles. Das ist die ganze Geschichte, die Wahrheit, wie ich sie kenne. Wir machen den Deal. Wenn du noch was drauflegst, kannst du den Club ganz haben. Wie? Ganz? Du willst aussteigen? Ja. Na schön. Warum nicht? Wirst du mein Geschäftsführer? Vergiss es. Ich organisiere noch das Konzert, dann siehst du mich nie wieder im Cool Moon. Schade. Aber wie du meinst. Sto? Hier ist Jan Richter. Hallo, Kiteria. Jan, wie schön. Ich dachte, ich ruf mal an. Ladies and gentlemen, the great Jack Sapphire. Na, das war doch großartig, oder? Ja, großartig. Hey, Jan, You did a great job, man. Ein Bier, Mr. Sapphire? Ein Bier? Champagne. Champagne, okay. Wo ist denn eigentlich Ihre Managerin, Madame Dunestre? Ich habe sie den ganzen Abend noch nicht gesehen. What was that? Where's the French lady? Sandrine. I don't know. She's gone. Erst Jan, willst du dir das mit der Geschäftsführung nicht doch nochmal überlegen? Hm? Nein, ich verschwinde aus Köln. Was heißt verschwinden? Wohin denn? Ich denke nach Lissabon. Okay, boys. I have to go. Da ist sie ja. Da kommt Madame Dunestre. Hey, Sandrine. Where have you been? What the hell? Wer ist der alte Mann? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Darf ich vorstellen? Der Marquis Duquet, mein Vater. I don't believe it. Gib mir das Saxophon, Jack. It's mine. I found it. Ich habe es gefunden. Du sollst es nur abholen, Jack. Wie damals in Lissabon. Erinnerst du dich? Da hast du versagt, mon ami. Lisbon? Wait a minute. Jojo. Yeah, I remember. Oh, you bastard. Das ist nicht für dich. Du bist nicht groß genug. Und das weißt du. Es war nie für dich gedacht. Gib es mir, Jack. Merci, Jack. Ah, the hell with you. Son of a bitch. Kiss my ass. Wer sind Sie? Wer ich bin? Sagen wir, ich bin ein Sammler, Monsieur. Ich sammle Genies. Au revoir. Die große Citroën-Limousine hielt auf der Rheinbrücke. Der Fahrer ging um den Wagen und öffnete die Tür des Fonds. Der Marquis und seine Tochter stiegen aus. Sie stützte ihren Vater, während sie zum Geländer gingen. Der Marquis öffnete den Koffer mit dem Saxophon. Er lächelte, während er auf das in seine Einzelteile zerlegte Instrument blickte. C'est beau, n'est-ce pas? Sie nickte. Adieu, mon oiseau, sagte er, als er den geöffneten Koffer fallen ließ. Schweigend sahen sie ihm nach, wie er trudelnd fiel und aufs Wasser prallte. Im Mondlicht konnten sie sehen, wie der Koffer noch einen kurzen Augenblick schwamm, bevor er vom Fluss überspült wurde und verschwand. Bon, sagte der große Mann. Bird's Bird, ein Hörspiel von Martin Schüller. Mit Hans-Georg Pantschak, Maria Joao Neno, Dietmar Müß, Daniel Berger, Franz Xaver Zach, Heinrich Gieskes, Kelvin E. Burke, Ulrich Mattes, Isabella Archan, Sibylle Bertsch, Chris Bishop, Michele Dominique, Daniel Dreves, Tyree Glenn Jr., Oliver Kaus, Reinhard Schulert und dem Heiko Kuhlenkampf-Quartett. Technische Realisation Rudi Stückrath und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Klaus Mierländer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Redaktion und Dramaturgie Ursula Schregel.